Schönen guten Abend. Good evening. Für jene, die es nicht wissen, Pastor Rob und Mary sind in Griechenland. For those who don't know, Pastor Rob and Mary are in Greece. Hoffentlich im Sonnenschein. Hopefully, enjoying the sunshine. Oder beim Fischen. Or fishing. Und ich wurde gebeten, die heute zu predigen. So I was asked to deliver the message today. Okay, ich würde gerne bei der Botschaft von der Postalm anschließen. I'd like to continue from the message of Postalm. Alle jene, die es nicht gehört haben, es ging darum, all of you who weren't there, dass in unserem Leben es gibt nur einen Zweck oder eine Bestimmung. It was about that in our life there's only one sense or one meaning. Und das ist die Verherrlichung Gottes. And that means to glorify God. Und wir unterliegen diesem Missverständnis, dass es hier auf dieser Erde um uns geht. And we sometimes have this misconception that it's all about us here on this earth. Und wir denken, Gott ist dazu da, dass er unsere Bedürfnisse erfüllt und wir ein schönes Leben haben. And we think that God is there to fulfill our needs and that we have a nice life. Aber Gott hat uns zu seiner Verherrlichung geschaffen. But God has created us to glorify him. Und es ist so wie die Sonne und der Mond. And it's sort of like sun and the moon. Der Mond ist nur ein Klumpen Materie, staubig. The moon is just a dusty ball. Aber wenn die Sonne ihn anstrahlt, but when the sun shines on the moon, dann ist er wunderschön. Then he's a beautiful moon. Und so sehen wir auf zu Jesus und strahlen einfach. So we look up on Jesus and we just beam. Und wir verherrlichen ihn durch unser Leben. Through our life. Und am Ende des Lebens Jesu. And at the end of the life of Jesus, schließt er eigentlich mit einem Gebet. He closes with a prayer. In Johannes Kapitel 17. And we find that in John chapter 17. Und ich möchte den Vers 4 vorlesen. And I'd like to read verse 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. I glorified you on the earth. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Having accomplished the work which you have given me to do. Ja, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. I have glorified you on the earth. Das wünsche ich mir mehr als alles andere. That's what I wish for myself more than anything else. Dass ich sagen kann, ich habe dich verherrlicht, Jesus. That I can say I glorified you, Jesus. Nur ein bisschen. Just a little bit. Nur vielleicht annähernd. Maybe only coming close. Und in dieser Absicht, in dieser Bestimmung, die wir haben. And in this meaning, in this purpose that we have. Im Leben Jesu war ein Fokus. In the life of Jesus there was a focus. Und den sehen wir im Vers 6. And we see that in verse 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. Ich habe deinen Namen offenbart. I have manifested your name. Und das finden wir auf jeder Seite im Neuen Testament. And we find that in on every page of the New Testament. Jede Begegnung, die Jesus hatte. Every account. Encounter that Jesus had. Es gab immer nur eine Überschrift. There was only one topic to each one of them. Lukas 19:10. Luke 19 verse 10. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. I came to seek and find what was lost. Das war immer sein Motiv. And that was always the motive that drove him. Denn Jesus liebt die Menschen. Because Jesus loves people. Und er sucht und will sie retten. And he seeks and he wants to save them. Ich möchte einfach eine Begebenheit herausgreifen in Johannes Kapitel 4. I'd like to pick out one of these encounters and that's in John chapter 4. Jesus und die samaritische Frau. Jesus and the Samaritan woman. Jesus war an jenem Tag schon viele Kilometer unterwegs. Jesus had walked for many kilometers that day. Also die ganze Reise dauert so zwischen 30 und 50 Kilometer. It was just about 30 or 50 to 40, 50 kilometers that he had to walk. Zu Fuß. By foot. Und er kommt in der Mittagshitze an. And he arrives at this place at lunchtime. Und er ist wirklich erschöpft. And he's really, wasted. Es heißt im Vers 6. In verse 6 it says. Es war dort eine Quelle. There was a well. Jesus nun ermüdet von der Reise. So Jesus, being wearied from his journey, setzte sich ohne weiteres an die Quelle. Was sitting thus by the well. Und ich glaube, er war echt fertig. And I think he was really at his end. Ohne weiteres einfach, kann nicht mehr. I mean, he was just, very tired. Und die Jünger gehen und kaufen Essen ein. And the disciples go, they leave to buy food. Und er ist durstig. And he's also thirsty. Und es kommt eine Frau, die hat ein Schöpfgefäß. And then a woman comes to the well and she has something to fetch water with. Eine samaritische Frau. A woman from Samaria. Und Jesus sagt, gib mir zu trinken. And Jesus says, give me to drink. Und sie ist total überrascht. And she's very surprised. Und sagt, du redest mit mir? And says, you're speaking with me? das geht nicht. That just can't be. Ich bin eine Frau. I'm a woman. In der Öffentlichkeit, in public, ist nicht koscher. That's just something you don't do. Und zweitens, ich bin eine samaritische Frau. And secondly, I'm a Samaritan woman and und der Hass zwischen Juden und Samaritern war irrsinnig tief. And there was real a lot of hatred between Jews ging and Jahrhunderte zurück. Samaritans, and that was centuries old. Also für einen Juden war der Samariter das Letzte. So for a Jew, a Samaritan person was really the last. Die Pharisäer sagen zu Jesus. The Pharisees say to Jesus. Haben wir nicht gesagt, dass du ein Samariter bist und einen Dämonen hast? Haven't we said rightly that you are a Samaritan? Did you have a demon? Das ist ein Schimpfwort. So it was actually a mocking. You are a Samaritan. Und Jesus, also ich hätte wahrscheinlich gesagt zu der Frau. I would have probably said to the woman. In der damaligen Sprache. In the language back then. Weib. Okay, ist mir jetzt egal, ich habe Durst. I'm thirsty. Aber Jesus schaltet in einen anderen Gang. But Jesus goes into a different gear. Und er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht. And he said, if you would know who is speaking with you. Du würdest mich bitten. You would ask me. Und ich würde dir lebendiges Wasser geben. And I would give you living water. Das in das ewige Leben quillt. Water that flows into the everlasting life. Und er hat diese wunderbare Konversation mit der Frau. And then he has this wonderful conversation with this woman. Und er offenbart sich hier als der Messias. And he reveals himself as the Messiah. Und am Ende des Gesprächs kommen die Jünger. And at the end of this talk, the disciples come. Und die sind back. Auch total überrascht, was da passiert. And they're also very surprised about what is happening there. Und die sagen, was, du redest mit einer Frau? And they say, what, you're talking with a woman? Aber sie halten sich zurück, sie sagen nichts. But they keep it inside and they don't say anything. Und die Frau geht weg. And so the woman leaves. Und dann sagen sie, naja, Rabbi, komm, jetzt iss. And then they say, Rabbi, come, have something to eat. Noch immer nichts zu trinken bekommen. Because he still hadn't drunk anything. Und ist immer noch hungrig. And he's still hungry. Oder auch nicht. Or maybe he wasn't. Denn es heißt in Vers 32. Because in verse 32 we can read. Er aber sprach zu ihnen. But he said to them. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. I have food to eat that you do not know about. Und die Jünger, man muss sie einfach gern haben. And the disciples, you just have to love them. Duh. So, wer hat ihm jetzt was zum Essen gegeben? Okay. Who gave him something to eat? Und Jesus sagt, but Jesus says, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Oh, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Das ist meine Speise, ich bin satt. This is my food, I am full. Mir geht's gut, ich brauche nichts. I'm good, I don't need anything. Ich habe gerade den Willen Gottes getan und ich bin echt satt. I have just done the will of God and I am replete. Und so sagt er zu der Frau, ich habe was zu trinken, was du nicht kennst. And so he says to the woman, I have something to drink that you do not know about. Und zu den Jüngern sagt er, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. And to the disciples he says, I have food that you do not know. Und so glaube ich, hat Jesus an jeden von uns heute eine Frage. And so I think Jesus has a question to each and every one of us. Wenn du Jesus nicht kennst, if you do not know Jesus, dann sagt er, komm mal und trink. Then he says, come and drink. Und du wirst einen Frieden finden und eine Freude und Leben, das du noch nicht gekannt hast. And bisher. You will find peace and joy and a life that you have not known before. Kennst du dieses lebendige Wasser schon? Do you know this living water already? Komm und trink. Come and drink of it. Und zu dem Rest von uns. And to the rest of us, ist die Frage, kennst du diese Speise? There's this question, do you know this food? Den Willen Gottes zu tun und satt zu sein. To do the will of God and to be full. Wirklich überfließend satt. Full in an overflowing sense. Aber nicht im natürlichen Sinn. But not in a natural sense. So dass deine körperlichen Bedürfnisse einfach nach hinten gestellt werden. So that your physical needs are just set back. Und das ist meine Sehnsucht und das ist meine Leidenschaft. And that's really my desire, my longing. Ich will so eine Leidenschaft haben, wie Jesus hatte. I'd like to have this, this passion that Jesus had. Ich will das sagen können. I'd like to be able to say exactly the same thing. Das ist meine Speise. This is my food. Ich würde so gern einmal schlecht schlafen oder nicht schlafen können. I'd like to not be able to sleep one day. Nicht weil ich Sorgen habe. Not because I have worries. Nicht weil ich mit wem gestritten habe. Or not because I have had a fight with somebody. Nicht weil ich finanzielle Sorgen habe. Not because I have financial worries. Ich möchte einmal nicht schlafen können. I'd really like to not be able to sleep one day. Weil es Menschen gibt, die ich kenne. Because there are people whom I know. Die Jesus nicht kennen. that do not know Jesus. Dass ich sage, ich muss mich jetzt aus dem Bett rollen. That I say, I really have to roll out of bed. Ich muss mich jetzt hinknien. I have to kneel down. Und ich will ringen. And I really want to fight. Ich will echt durchbeten. And I want to pray through this. Dass Gott den oder den berührt und deine Tür öffnet. That God touches this or that person and really opens a door. Das wünsche ich mir. That's what I really long for. Weil diese Realität ist so hart. Because this reality is so harsh. Dass Menschen, die Jesus nicht kennen, wirklich verloren gehen. That those people who do not know Jesus are really lost people. Die Offenbarung sagt, sie werden sagen, Berge fallet über uns. In Revelation it says that they will cry out, mountains fall upon us. Denn es ist immer noch besser, als dem lebendigen Zorn Gottes in die Hände zu fallen. Because even that's better than to fall into the wrath of the living God. Weil sie nicht versöhnt wurden mit Jesus. Because they weren't reconciled through Jesus. Oder mit dem Vater durch Jesus. With the Father through Jesus. Und diese Realität ist so hart. And this reality is so harsh. Ich glaube, dass ich sie gar nicht wirklich an mich heranlasse. I think that's the reason why I don't really let it get close to me. Dass es Wirklichkeit ist. That's a reality. Dass es nur Schwarz oder Weiß gibt. That there is only black or white. Dass am Schluss werden nur Schafe und Böcke sein. At the end there are only sheep and there are goats. Ich habe mich gefragt, wie ich diese Trägheit in meinem Leben. And I've asked myself how I can diese Lauheit. Yeah, this lukewarmness. Diese Selbstzufriedenheit. This, just being happy with the state of the present state. Und es ist letztlich auch Lieblosigkeit. And it's also a lack of love. Wie ich das durchbrechen kann. How I can break through. Denn Jesus liebte diese Frau. Because Jesus loved that woman. So wie Jesus jeden Menschen liebt. Just the way that Jesus loves every person. Ich möchte was einschieben. I'd like to make a little insertion here. Dass Zahlen Gott nicht egal sind. That numbers do matter to God. Also mir ist es früher auch so gegangen, wenn ich Zahlen gehört habe, Gemeindewachstum, Nummer sowieso. I thought the same thing when I heard about numbers and church growth. Das mag manche stören. Some of you might be irritated by that. Aber Gott sind Zahlen nicht egal. But I think numbers do matter to God. Denn hinter jeder Zahl ist ein Gesicht, ist ein Leben. Because behind every number there's a face and there's a life. Ich finde, es ist ein wunderbares Ziel, wenn wir sagen, keine Ahnung, in 3 Jahren kann diese Gemeinde wachsen auf 1,000 Menschen. I think it's a great goal to say that maybe this church could have 1,000 people in 3 years. Ein Ziel, für das es sich wirklich zu leben lohnt. A goal that it's really worth living for. Weil ich weiß, dass das der Wille Gottes ist. Because I know it's the will of God. Und diese Antwort, wie ich diese Trägheit überwinden kann, ist vielleicht in Vers and the answer to overcome this laziness 35. Is maybe the verse 35. Jesus sagt, es sind noch 4 Monate, also ihr sagt, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Do you not say, there are yet 4 months and then comes the harvest? Siehe, ich sage euch, behold, I say to you, hebt eure Augen auf, lift up your eyes, und schaut die Felder an, and look on the fields. Denn sie sind schon weiß zur Ernte. That they are white for harvest. Jesus sagt, heb die Augen auf. Jesus says, lift up your eyes. Schau dich einfach mal um. Just look around. Die Jünger, die sehen nur eine Frau, mit der man nicht reden darf, eine Samariterin. The disciples just see a woman that you are not supposed to talk with, somebody from Samaria. Aber Jesus sieht eine durstige Frau. But Jesus sees a woman who needs water. Eine einsame Frau. A thirsty woman who is lonely. Eine Frau, die ihn braucht. A woman that needs him. Er schaut einfach durch. And he looks beyond. Jesus sagt, heb die Augen auf und schau mal genau hin. And Jesus says, lift up your eyes and look exactly. Denn ich merke, dass ich in meinem Leben meistens so durch den Tag gehe. Because I notice in my life that I'm usually I walk through life with a bowed head. Ja, ich bin versorgt finanziell. I have enough on the financial side. Ich habe ein paar Freunde. I have a couple of friends. Was habe ich noch? What else? Keine Ahnung. Ich habe eine Gitarre. Na, a guitar. Aber ich sehe die Menschen um mich gar nicht. But I don't really see or look at the people around me. Und vielleicht ist mir das auch egal, was mit denen ist. And maybe I really don't care what is with them. Und Jesus sagt, heb die Augen auf. And Jesus says, lift up your eyes. Und schau ihnen mal genau in die Augen. And look them in the eyes. Und schau nicht auf die Fassade, sondern schau dahinter. And don't look at the facade, look behind the facade. Und lass dich ein auf den. And really get involved with this person. Denn jeden Menschen, wo man hinter die Fassade schaut, because with every person that you look behind the facade, wird man merken, wie liebenswert er ist. You will recognize how much lovable this person is. Jeder Mensch ist liebenswert. Every person is lovable. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Maybe not on first sight. Aber wenn man dahinter schaut, ist es jeder. But if you look behind the obvious, then it's the case. Und wir alle haben so eine Fassade, eine Maske oder was weiß ich. And we all have a facade, a mask or whatever. Und Jesus hat immer durchgeschaut. And Jesus always looked through that. Und sagt, du kannst es lernen. And he says, you can start to learn that. Aber heb die Augen auf. But you have to lift your eyes. Ich habe eine Zeit lang Bücher verkauft, christliche Literatur von Tür zu Tür. Couple of years back, I used to sell books, Christian books from door to door. Und in der Schulung habe ich gelernt. And in the training, I heard. Die scheinbar verhärtetsten Typen. That those people who seem the most rejecting. Die kaufen dann was. Those are the people who buy something. Und das stimmt. And that's true. Man soll sich nicht täuschen lassen, nur weil jemand irgendwie mal abblockt. Don't be deceived if somebody just blocks you off at first. Der super coole ist vielleicht sehr unsicher. The super cool person is maybe very insecure inside. Und der Verletzende ist sehr verletzlich. And the person that's very hurtful is maybe very hurt himself. Und jeder braucht die Liebe Gottes. And everybody needs the love of God. Und Jesus hatte diesen Blick, diesen Fokus. And Jesus had this look, this focus. Und jeder Mann oder jede Frau Gottes, die wirklich einen Eindruck hinterlassen hat hier auf dieser Erde, and every man and every woman of God who really made a difference on this earth, hatte einen Fokus. Had a focus. Hat sich nicht abbringen lassen von dem Weg. Had a focus and really did not depart from their path. Und jetzt kommt das Beispiel mit der Ameise und der Lupe. Now comes the story with the ant and the magnifying glass. Also ich habe den Greg heute schon in Verlegenheit gebracht. He already embarrassed me today. Aber es war in meiner Kindheit wirklich so. But it was probably like this in my childhood. Dass der Greg, Dad's Lupe genommen hat. I took the magnifying glass, Dad's magnifying glass. Und Ameisen zerbrutzelt hat. Die waren aber schon tot. Er sagt, er hat sie vorher getötet. Well, aber das stimmt nicht. Ants with it, and toilet paper and paper. Ich glaube, viele meiner Störungen heute kommen von... Ich bin echt traumatisiert gewesen. Okay, so schlimm war es nicht, aber egal, ihr könnt es auch mit anderen Dingen probieren, mit Klopapier oder mit Papier. You can also try with other things, with the toilet paper or... Aber das Prinzip ist das. But the principle is following. Ein Stadionlicht erhält eine riesige Fläche. A light in a stadium lights a huge area. Aber wenn du es bündelst, but if you really reduce it to one point, dann hast du einen Laserstrahl. Then it becomes a laser beam. Und der schneidet durch Stahl. And that can even cut through steel. Und dazu gehört in unserem Leben einen Fokus zu haben. And in our life it's the same way. It's important to have a focus. Und Nein sagen zu können. And to be able to say no. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Leben Billy Grahams auseinandergesetzt. And I have read a little bit about the life of Billy Graham. Und er hatte Versuchungen, die ich nie haben werde. And he had temptations that I will never have. Als junger Evangelist. As a young evangelist. Hat er das Angebot bekommen, Schauspieler zu werden. He became this offer of becoming an actor. Von Paramount Pictures. A Paramount Picture. Und in den späten 50er Jahren hat ihn NBC $1 million im Jahr geboten. And in the late 50s NBC offered him $1 million. $1 million, um eine Show zu moderieren. To moderate, to have his own TV show. Und einmal wurde er von Journalisten irgendwie gedrängt. And once he was really pushed by journalists. Die Anspielungen gemacht haben, was er mit diesem Geld macht, das er bekommt. And they asked him, what do you do with all the money that you're getting? Und er ist ruhig geblieben. But he stayed calm. Aber irgendwann hat er ein Telegramm aus der Tasche gezogen. But at some point he just pulled out this telegram from his pocket. Das ist ein Angebot von Hollywood. And said, this is a offer I got from Hollywood. Hauptdarsteller in zwei Filmen zu sein. To be the main actor in two movies. Und wenn es ihm ums Geld gehen würde, würde ich das jetzt annehmen. And if it were about the money, I would receive these offers. Präsident Johnson hat ihm gesagt, President Johnson once told him, du solltest nach mir Präsident werden. You should become president after me. Das Land braucht jemanden wie dich. This country needs somebody like you. Und ich werde alles, meine ganzen Mittel hinter dich stellen. And all my resources will support you. Präsident Nixon hat gesagt, ich möchte dich in der Politik haben. Ich gebe dir jeden Posten. Nixon says, I really want you in politics. You can have any job you want. Ein Milliardär hat ihm 6 Millionen Dollar geboten, wenn er kandidieren würde. A billionaire said you can have $6 million if you would put your name on down as a candidate. Und 1960 wollten sie, dass er eine christliche Universität gründet. They wanted him to found a Christian university. Und er hat gesagt, naja, wenn 10 Millionen Dollar da wären, dann könnte man drüber reden. And he says, well, if we had $10 million, then maybe we could talk about it. Und ein Jahr später kommen sie und sagen, okay, wir haben das Geld. One year later, they come and they say, okay, we have the money. Und jemand stellt ihnen ein wunderbares Grundstück zur Verfügung. And somebody gave them a really great piece of land, property. Dann hat er drüber gebetet. And then he started praying about the whole thing. Und ist zu dem Schluss gekommen, das ist nicht sein Ruf. And he came to the conclusion, this was not his calling. Und hat viele Menschen verärgert. And he really upset a lot of people. Oder sich Feinde gemacht vielleicht. Or maybe even made himself enemies. Aber wenn er den Soundcheck machte für ein Interview, but when he made the soundcheck for an interview, im Fernsehen, for TV, dann hat er nicht 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 reingesprochen. Then he just didn't say 1-2-3, 1-2-3 into the microphone. Sondern er hat Johannes 3,16 zitiert. But he recited John 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, for God so loved the world, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, that he gave his only begotten son, dass jeder, der an ihn glaubt, that everybody who believes in nicht him verloren geht, would not be lost, sondern ewiges Leben hat, but have everlasting life. Und dann wurde gefragt, wieso machst du das? And then he was asked, why do you do that? Er sagt, wenn ich während des ganzen Interviews nicht die Möglichkeit habe, von Jesus zu erzählen, and he says, if through the whole all of the interview I do not have the chance to talk about this, dann hat es zumindest der Kameramann gehört. Then at least the cameraman has heard it. Und er hatte, as a man with a mission. Und man kann sagen, er ist ein Mann mit einer Mission. Aber das fällt keinem Menschen zu. But that just that doesn't fall into your lap. Der wurde nicht so geboren. He wasn't born that way. Seine Volksschullehrerin hat gesagt, his primary school teacher said, die hat es nicht glauben können, als sie ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen hat. She just couldn't believe it when she saw him for the first time on TV. Sie hat gesagt, er war so schüchtern in der Volksschule, der hat den Mund nicht aufgemacht. She said he was so shy in school that he couldn't even open his mouth. Dem war nichts rauszubringen. Nothing, you couldn't draw anything from him. Und als junger Evangelist war er auf den britischen Inseln unterwegs. And as a young evangelist, he was touring the British Isles. Und er hat jemanden kennengelernt, Olsen. And he met a man, his name was Olsen. Auch ein Evangelist. Also an evangelist. Er hat gemerkt, er hat was ich nicht habe. And he noticed this man has something that I do not possess. Er sagt, das will ich auch. And he said, I also want to have this. Und Olsen hat gesagt, okay, wir treffen uns 2 Tage und wir reden und wir beten. And Olsen said, okay, let's meet for 2 days and talk. Nach dem ersten Tag ist nichts passiert. After the first day, nothing happened. Die Leute waren dort gewohnt, so 2-stündige Predigten. The people were used to sermons, messages that lasted for 2 hours. Und er kam nicht wirklich an. But he was not very well received. Aber am nächsten Tag erzählte ihm Olsen, was Gott in seinem Leben getan hat, und Olsen hat zu ihm gesagt. But the next day, Olsen told Graham what God had done in his life. Du musst völlig zerbrochen werden. And he told him that you really have to be broken completely. Gott muss dein Leben wirklich ganz umdrehen. God really has to turn your life inside out. Und er hatte Tränen in den Augen und gesagt, das will ich. And he had tears in his eyes and he said, I really want that. Und dann haben sie gesagt, okay, wir beten das jetzt durch. And then Olsen said, okay, let's pray for this. Und sie haben gebetet und gebetet. And they prayed and prayed. Und aus dem Bitten wurde ein Preisen. And from this asking for pleading it became a praise. Und er ist aufgestanden und gesagt, ich hab's. And he got up and said, okay, I think I've got it. Und an dem Tag war dann der Saal wie durch ein Wunder voll. And on that day, like a miracle, the hall was full with people. Und die Menschen kamen nach vorne, bevor er überhaupt einen Aufruf gemacht hat. And people came, started coming to the pulpit before he even made an altar call. Und Olsen hat gesagt, er konnte kaum nach Hause fahren. And Olsen said he could hardly drive home. Und als er zur Tür reinkam, and sagte sein Vater, home, his father said, was ist passiert? So what happened today? Und er hat gesagt, irgendwas ist mit Billy Graham passiert. And he said, I don't know, something happened with Billy Graham. Die Welt wird von diesem Mann hören. The world will hear from this man. Ein Mensch wie du und ich. A person like you and me. Aber mit einem Verlangen. But a person with a longing. Mit einer Leidenschaft. And with a passion. Und das ist nicht der Ruf für jeden von uns. And that's not the calling for every one of us. Aber die Leidenschaft ist für jeden von uns. But the passion is for every one of us. Seine Geschichte fing an mit einem Gebet. His story started with a prayer. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Jesus said, I have glorified you on earth. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast. I have revealed your name to those people that you have given to me. Das sind Menschen, die du mir gegeben hast. These are people that you have given to me. Und ich, das Letzte, was ich will, dass hier irgendjemand irgendeinen Druck hat. And the last thing that I want is to that anybody feels any pressure. Ich muss jetzt herumgehen und jeden bekehren. I have to run around, I have to talk to people, convert people. Na, mach das nicht. No, don't do that. Man kann die ganze Botschaft mit einem Vers zusammenfassen. You could summarize the whole message with one verse. Epheser 2:10. Ephesians 2 verse 10. Das ist ein Lebensvers für mich geworden. And this has become a life verse for me. Denn wir sind sein Gebilde. For we are his workmanship. In Jesus Christus. Created in Christ Jesus. Geschaffen zu guten Werken. For good works. Die Gott vorher bereitet hat. Which God prepared beforehand. Dass wir in ihnen wandeln sollen. So that we would walk in them. Die Gott vorher bereitet hat. Works that God has prepared beforehand. Dass wir in ihnen einfach wandeln sollen. That we should walk in them. Sagt einfach, heb die Augen auf. He just says, lift up your eyes. Und schau dich um. Look around. Mach die Ohren auf. Open your ears. Du wirst sehen, dass Gott Dinge vorbereitet hat. And you'll see that God has prepared things. Offene Türen. Doors, open doors. Und du gehst einfach durch. And you just have to pass through. Wenn das mein Gebet in der Früh ist und ich sage, Herr, gebrauch mich heute. If that's my prayer in the morning, Lord, just use me this day. Vor ein paar Tagen war erster Schultag. A couple days ago was the first day of school. Und ich habe in der Arbeit meine Kinder in die Schule gebracht. And so in my work I brought the kids to school. Ich habe dort jemanden getroffen. And I met somebody there. Mit dem war ich in der vierten Klasse Gymnasium. And I was with him in the fourth, eighth grade. Ja, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. And I haven't seen him since then. Und wir unterhalten uns. And so we talked. Und er sagt, weißt du, was mit dem Köcki passiert ist? And he said, do you know what happened with Köcki? Der hieß Harald Köck. Harald Köck ging auch in unsere Klasse. And he was also in our class. Ich sagte, na, was ist passiert? I said, no, what happened? Ja, der ist tot. Yeah, he's dead. Ich sagte, okay, wie ist er gestorben? And I said, okay, well, how did he die? Er hat sich umgebracht. He killed himself. Wie? How did he kill himself? Er hat sich in den Kopf geschossen. Well, he shot himself in the head. Und ich war dann wirklich betroffen. And then I was really hit by this. Weil ich den Harald Köck vor 2 Jahren getroffen habe. Because I met Harald Köck 2 years ago. Beim Volleyballspielen. We were playing volleyball. Und wir haben Telefonnummern ausgetauscht. And we exchanged our telephone numbers. Ich habe gesagt, hey, ich rufe dich an. And I said, yeah, I'll call you. Wir treffen uns. Let's meet. Und in diesen letzten Jahren kam diese Stimme immer wieder, ruf ihn an. And in these last 2 years, I always heard this voice, you know, go, call him. Hat genau 2 Minuten weiter weg gewohnt von mir. And he just lived about 2 minutes from where I live. Ich habe es verschoben. But I always postponed it. Na, ich rufe ihn später an. I'll call him later. Zu lang verschoben. But I postponed too long. Ich habe nicht gewusst, wie es ihm geht. I didn't know how he was doing. Und so hätte ich eine Bitte. And so I would have a request. Nämlich, dass vielleicht gibt es einen Harald Köck in deinem Leben. Maybe there's also a Harald Köck in your life. Denn Gott spricht. Because God is speaking. Es ist oft eine leise Stimme. And it's often a very, very small. Aber er will uns leiten. But he wants to guide us. Ich möchte die Ushers bitten, dass sie Zettel austeilen. And I'd like to ask the ushers to distribute pieces of paper. Jeder bekommt 2 Zettel. Everybody will become 2 pieces. Und vielleicht könntest du, wenn Gott es dir aufs Herz legt, and maybe, if God really puts this on your heart, dass du auf einen Zettel einfach einen Namen schreibst. That you would just write down a name on one of those papers. Das ist wie ein Bund, den du mit Gott schließt. And that it's like a covenant that you make with God. Wo du weißt, diesen Menschen will Gott mir anvertrauen. Where you know this is a person that God really wants to entrust to me. Für eine Zeit, für eine Saison. For a time, for a season. Und ich werde für den beten. And I'm going to pray for this person. Dass Gott irgendwas tut in seinem Leben. That God just does something in his life. Dass ihn irgendwie berührt. Her life, that he touches this life. Aber nimm das ernst. But really take this seriously. Es ist dann vom Herrn jemanden, wie Jesus Menschen anvertraut bekommen hat. It's like God entrusted Jesus with people. Und auf den zweiten Zettel. And on that second piece of paper. Vielleicht könntest du eine Frage beantworten. Maybe you could answer a question. Als Gemeinde wollen wir Gott so gut dienen, wie wir können. As a church, we would like to serve God as good as we can. Vielleicht könntest du einfach draufschreiben, wie diese Gemeinde aussehen müsste, dass du dich ganz frei fühlst, einfach alle deine Freunde mitzunehmen. And maybe you could write down what this church or what a church would have to be like that you would just want to take all your friends. Vielleicht hast du so eine Vision und denkst, ja, da würde ich echt, da würde ich jeden mitzahlen. Maybe you have a vision and say, okay, if it were like this, I would just invite everybody. Oder du kannst es vielleicht auch negativ draufschreiben. But you can also formulate it in a negative way. Also in der Gemeinde, wo ich früher war, habe ich gedacht, ich kann da nie jemanden mitnehmen. In the church that I was in before, I thought I can never take anyone. Also von meinen Freunden jetzt. I mean, of my friends. Gewisse Leute hätten da vielleicht hineingepasst, aber meine Freunde sicher nicht. Certain people would fit quite well, but my friends. Aus bestimmten Gründen, ja, wegen dem und dem und dem. And there were just certain reasons that I had to think that. Vielleicht ist es bei dir auch so. Dann schreib einfach drauf, das ist jetzt irgendwie eine Blockade irgendwie. And maybe you feel the same way, and you just think, okay, this is really blocking this. Wisst ihr, was ich meine? So ganz frei, ehrlich, offen. Just write down very openly, very honestly. Dass wir das dazu lernen können einfach. That we can learn. Und während ihr das ausfüllt, vielleicht kann da genau. Und dann den Namen behaltet ihr. And please keep the piece of paper with the name on it. Und den anderen Zettel gebt bitte wieder ab. And the other piece of paper, please put in the offering basket, oder?